Sie reden von Luxus. Ein Rentner sucht im Mülleimer nach Flaschenpfand. Sie reden von Wohlstand. Vor der Tafel frieren Menschen in Warteschlangen. Sie reden von Luxus. Die Preise und Mieten steigen. Die Gewinne werden maximiert. Der Luxus triumphiert.